Neujahrsempfang des Bundesverbandes Deutscher Wirtschaft, BDI, für einen erneuerten sozialen Konsens ausgesprochen. Das System der sozialen Sicherung müsse durch Umbau und nicht durch Abbau gefestigt werden. Es dürfe aber nicht alles in Frage gestellt werden, was der Gesellschaft Stabilität und Halt gebe, betonte Helmut Kohl. Wenige Tage vor seinem Gespräch mit Spitzen von Wirtschaft und Gewerkschaften warnte der Kanzler davor, die Debatte über den Standort Deutschland jetzt mit dem Konjunkturaufschwung zu beenden. Die Diskussion müsse nun intensiv weitergeführt werden. SPD-Wirtschaftssprecher Uwe Jens forderte unterdessen am Nachmittag vom Bundeskanzler eine Zusage, dass die Wirtschaft mindestens 300.000 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen wird. Frank Rechtmann, Bonn. Ab sofort soll es detaillierte Telefonrechnungen gegen eine einmalige Gebühr von 19 Mark geben. Das hat der Telekom-Vorstand heute beschlossen, nachdem Postminister Bötsch bereits vorab sein Einverständnis erklärt hatte. Datum, Uhrzeit, Dauer, Zielort und Kosten jedes einzelnen Ferngesprächs, die Ortsgespräche als Summe. So soll der neue Einzelgesprächsnachweis aussehen, mit dem die Telekom das Vertrauen der Kunden wiedergewinnen möchte. 90% aller Kunden können auf Wunsch sofort die Komplettübersicht ihrer Telefonate erhalten. Die übrigen 10% müssen erst aufrüsten, weil sie nicht im Einzugsbereich einer digitalen Vermittlungsstelle wohnen. Thomas Thonfeld, Bonn. Ein Flugzeugabsturz in Paris forderte 10 Todesopfer. Ein Kleinflugzeug vom Typ Mystère Falcon 20 musste kurz nach dem Start wegen eines Feuers im Triebwerk zum Flughafen Le Bourget zurückkehren. Bei der Notlandung stürzte die Maschine ab. Die 7 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Es wird vermutet, dass Vögel in das Triebwerk geraten sind und einen Brand im Motor ausgelöst haben. In Sarajevo haben die verfeindeten Serben und Moslems heute jeweils 49 Gefangene ausgetauscht. Das Rote Kreuz, das die Aktion an der Brücke der Brüderlichkeit und Einheit organisiert hatte, wertete dies als hoffnungsvolles Zeichen für eine Entspannung in der bosnischen Hauptstadt. Insgesamt wurden je 50 Gefangene freigelassen, doch auf jeder Seite entschied sich einer zum Bleiben. Die russischen Truppen haben ihre Luftangriffe auf Grosny erneut verstärkt. Sie bauen ihre Stellungen in der tschetschenischen Hauptstadt weiter aus. Der Krieg im Kaukasus war heute auch Thema im Bundestag. Einstimmig wurde das russische Vorgehen in Tschetschenien verurteilt. In einer Entschließung fordert das Parlament die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen. Japans Ministerpräsident Murayama hat heute Versäumnisse der Behörden nach dem schweren Erdbeben eingeräumt. Die Regierung werde Wege suchen, um das Land künftig besser auf derartige Naturkatastrophen vorzubereiten, sagte Murayama vor dem Parlament. 4 Tage nach dem verheerenden Beben wächst die Befürchtung, dass die Zahl der Opfer auf über 5.000 steigen könnte. Bis heute Nachmittag wurden 4.400 Tote geborgen. Über 600 Menschen werden noch vermisst. Der Sport von heute. Franziska Schenk belegte zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Davos Platz 3. Die 20 Jahre alte Studentin lief auf der Natureisbahn 40,23 Sekunden. Siegerin wurde die 5-malige Olympiasiegerin Bonnie Blair aus den USA vor der Russin Oksana Ravilova. Falk Weber gewann heute das Kombinationsspringen bei den deutschen nordischen Skimeisterschaften in Schonach. Zweiter wurde Christian Dold aus Rohrharzberg. Auf den 3. Platz landete der Oberwiesenthalerer Enrico Franke. Stuttgarts Oberbürgermeister Rommel gab den Startschuss zum 6-Tage-Rennen. In der Schleierhalle kämpfen bis zum kommenden Mittwoch 34 Radfahrer um den begehrten Sieg. Zu den Favoriten zählen die Schweizer Bruno Risi und Kurt Betschart sowie Vorjahressieger Etienne de Wilde aus Belgien mit seinem Partner Danny Clark aus Australien. Die Ergebnisse der Eishockey-Bundesliga. Die Frankfurter Löwen und Stabals Rosenheim spielten unentschieden 1:1. Die Düsseldorfer EG besiegte Kassel Huskies mit 3:2. Schwenninger Wild Wings besiegten Augsburger Panther mit 5:2. Und die Kölner Haie unterlagen dem EHC Eisbären Berlin mit 2:6. Radio Regenbogen, die Zeit, es ist 22:04. Hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Störungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio, am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Nachtschwärmer. This is a new disco sound. Wanna hear it right now? Wir haben heute wieder jede Menge Spaß. Gewinnspiele. Und den Damenschuhverkäufer. Wie hieß er wieder? Guten Abend, ihr kennt mich alle. Oh, du bist ja schon wieder beliebt, ey. Komm, sag die Sendung an. Hey, Nachtschwärmer, jetzt kommt vielleicht eine geile Sendung. Ganz neidig auf Full Speed, Gimme, Gimme, Star. Hey, hey. Wie gesagt, jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Einige Karten haben wir dazu verlosen. Für ganz interessante Gigs. Das lutscht ja heute wieder. Jetzt kann mich nichts mehr von der Party abhalten. Save me, place in your heart. Don't let us be apart. Oh, save me a place in your heart, in your Party time. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hallo, hier ist Peter Steiner bei Radio Regenbogen. Aber Vorsicht, die Schoolmen. Hallo Nachtschwärmer, ihr kennt den? It's cool, man. Unser Freund Steiner. Und der ist auch dabei bei den Radio Regenbogen Partys. Und zwar in Freiburg und in Karlsruhe. Nein, in Freiburg und in Mannheim. In Karlsruhe ist er leider nicht dabei. Peter Steiner, it's cool, man. Aber Vorsicht! Powerpack by Radio Regenbogen. Hier heißt Nachtschwärmer Spezial. Irmeli. Toll. Ganz toll. Yeah. Jetzt hat das Urmeli Durst. Ja, das Urmeli kann auch was trinken. Urmeli von der Augsburger Puppenkiste. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the road. Dieses Wochenende sind wir mit vier Anlagen unterwegs. Zum einen Schwarzwaldhalle Appenweier, die riesengroße. Appenweier, das ist der A5 Richtung Basel von Karlsruhe aus. Hat eigene Autobahnausfahrt, also kein Problem zu finden. Dann in Brechtal, Elsach-Brechtal, das ist im Schwarzwald oben, vom Kinzigtal aus zu erreichen oder über Waldkirch. Und in La Reichenbach, das ist direkt bei La, in der Gerolds-Ecker-Halle, jeweils Einlass 20 Uhr. Und in Seebach im Elsass, wieder der volle Disco-Stress. Come on the road again eine Woche später. Heute in einer Woche, Freitag, 27. Januar. Oberndorf am Neckar. Und zwar in Oberndorf findet in diesen Wochen ein riesengroßes Narrentreffen statt. Und da ist ein ganz, ganz großes Zelt aufgebaut. Und da sind wir am Freitag, 27. Oberndorf in der Oberstadt, Wörthparkplatz. Oder Wörthplatz. Am Samstag, 28. Donaueschingen, Donauhalle B. Tübingen, Mensa Morgenstelle. Und Seebach im Elsass wieder. Enjoy the show till what we make and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power. Dann noch was in eigener Sache. Wir suchen Leute zum Aufbauen. Also die on the road unterwegs mit dabei sind. So aus Spaß und der Freude. Natürlich ist es nicht ganz umsonst. Aber das macht viel, viel Spaß. Diejenigen, die motorisiert sind und da Interesse haben, hauptsächlich samstags mitzumachen bei Charlie 2000, rufen folgende Nummer an. Jetzt 07-242-5659. Dann hatte ich ja letzten Freitag angefangen, wir verkaufen unsere Soundanlage wegen Neuanschaffung. Das ist eine Anlage mit rechnerisch 16.600 Watt Sound. Prozessor gesteuert, Dynacot und Outline 2 Zoll Hochtontreiber. Komplett wird die verkauft. Neupreis 150.000 Mark, aber Neupreis, die ist 4 Jahre alt, wird so weit billiger. Natürlich können Sie Fasching wieder auf diese Weise feiern. Schnaps, das war sein letztes Wort. Oder Sie kommen zu uns. Die Radio Regenbogen Faschingsfete 95. Präsentiert von Peterstaler Rippolsauer Mineralquellen. Party total mit internationalen Topstars, unter anderem Inner Circle, DJ Bobo, 24/7, The Weather Girls, Masterboy Corona und Worlds Apart. Die Fete 95, Samstag, 25. Februar, Europahalle Karlsruhe. Und der liebe Charlie ist natürlich da auch dabei, ganz klar. Darf ich noch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh la la la la la la la. Und jetzt kommt die neue DJ Bobo. Your love is all around. Arms are boom, arms feel weak. My head is exploding every day of the weekend. Eat, can't sleep, cause your body's so sweet. Put your hand to my heart, can you feel the beat? You don't wanna fall through with that sexual healing. When I hold your hand, then I get this feeling. You're the only one, I feel so proud. Sweet, sweet girl, your love is all around. Like a dream, the most beautiful girl in the world I've seen. Look up to me, I see it in your eyes. more lies, it's love. Love at the first sight, like heaven on earth, it's shining bright. Ganz neue DJ Bobo, Love is all around. Und damit genau schöne Grüße in die Schweiz. Hallo, hallo. In wenigen Sekunden wird es 22:30 Uhr Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen, wünschen weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Alles easy, alles klar. Alle, die sich zugeschaltet haben, hallo Nachtschwärmer. Humpa, humpa, humpa, humpa. Wir zwei fahren irgendwo hin. So, in knapp 10 Minuten kommt unser Gewinnspiel. Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann's kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. Can't you feel my melody? Don't leave me on my own. Come down, melody. Can't you feel my melody? Is the right thing. We'll be right back. long, long night. Shake your mind, don't be lazy, cause you know I drive you crazy. Check this out, this is the song. We got the party all night long. Don't you know this party's right? You're gonna dance all through the night. This is the sound to make you move. You gotta get into the groove. Everybody get up and dance. Time is right, you take a chance. This is the sound to make you move. Can't you free my mind? Jeden Freitag ab 22 Uhr heißt es Nachtschwärmer-Spezial. Was hat es für einen Sinn, einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Das ist der absolute Hammer. Was sagst du dazu, Mann? Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la. Wir arbeiten verdammt lang, Nachtschwimmer. Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la. Ich arbeite so lang. Ja, jetzt alle zusammen jetzt. Ja. Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la la lang. Darf ich? Meiner ist so lang, meiner ist so lang, meiner ist so la la la la la. Au, au, au, au. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Hey Leute, macht die Leitung frei. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Powerplay. Romeo, schalt mal um. Ja, Moment, Moment. Komm, seine dumm, schalt mal um, dreh mal rum. Ja, mit Umschalten geht da erstmal gar nichts. Hast du keine Stationstaste? Nee, das ist ein Erbstück von meiner Oma, ewig alt und so. Dann dreh mal, ich kann es hier. Komm, einen guten Sender. Was für ein Sender? Der beste Sender, den ich kenne, der ist irgendwo... Irgendwo links, links, mehr links. Ja, links, ja, Moment. Ja, das ist er nicht. Das war er nicht, nein. Das war er nicht. Oh Gott. Jetzt komm, jetzt dreh mal, ganz links, ja, ganz links. Jetzt. Da ist er, da ungefähr ist er. Das ist er. Wir suchen 5 Interpreten. 0138 8000 anrufen. Make up your mind before it gets too late. Actions

alles super gut. Das war's. Jetzt möchte ich's wissen. Geil! Ja, ja, ja. Ja, Partner, beide hey! Schon mit der eitel Stimmung um 22.48 Uhr. Okay, jetzt habe ich den ersten Kandidaten in der Leitung, den ersten Nachschauer, das ist der Rudolf aus Merzig, das ist im Saarland, der ist 24. Rudolf, bist du da? Ja. Jawohl, fünf Interpreten wollen wir alle hören. Also, Dr. Alban. Jawohl. Magic Affair. Richtig. Modo. Ja. BG, The Rap of Pep. BG, The Prince of Rap. Ganz genau. Und Modo, zweimal war das. Okay. Das ist richtig. Der Rudolf hat gewonnen. Alle anderen auflegen bitte. Wir haben noch jede Menge Gewinnspiele heute, ganz klar. Disco music. Stay right where you are. And now, here's your DJs. Most hated record of the week. Oh my God, no. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Also so geht's nicht weiter, gell? We'll be right back. schon wieder, das ist die Gruppe Trans Opera, Congress of Paradise. Das ist ja der Eingangssong von unserem Freund Henry Maske. Und da gibt es eine neue Version, die habe ich leider jetzt nicht da. Da ist so das Kampfgeräusch beim Boxen unterlegt. So. Henry kann das besser. Sie, nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Box Banking Spezial. It's Party to Time again. Housefloor Chapter 2 am 28. Januar in der Walzmühle Ludwigshafen. Auf zwei Dancefloors DJ Pierre, Sean Acquavia, Armand van Hilden, Miss Yeti, wenn ich richtig lese, Hazel B, Hans Nieswand, Daniel Klein und der Top Live Act Barbara Tucker mit ihrer House-Hymne Beautiful People und viele andere. Housefloor Chapter 2, 28. Januar 95, Walzmühle Ludwigshafen. Präsentiert von Leon de Bach und Blue Box Banking. Tickets gibt's in allen CTS-Vorverkaufsstellen und in den Mannheimer und Heidelberger Zweigstellen der Badischen Beamtenbank. Natürlich mit der Ermäßigung für alle Blue Box Bank Clubmitglieder. Und heute verlosen wir noch drei Blue Box Timer. Fünfmal eine Eintrittskarte für diese Party vom 28., die ich gerade gesagt habe. Und zweimal zwei Eintrittskarten für das Heimspiel des MERC, die Adler gegen EHC 80 Nürnberg um 19.30 Uhr am Freitag, den 27. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Hallo Nachschwärmer. Und jetzt, liebe Freunde, habe ich das große Vergnügen, einen der talentiertesten Burschen unserer Branche anzusagen. Da meint hoffentlich nicht mich. Okay, Achtung, Action! The Marbury Bush, the Marbury Bush. Here we go round the Marbury Bush in a bright and sunny morning. Here we go round the Marbury Bush, the Marbury Bush, the Marbury Bush. Here we go round the Marbury Bush in a bright and sunny morning. Jetzt hatte ich die ganze Zeit Ruhe nach schon mal vor diesem Damenschuhverkäufer, aber jetzt drängeln wir da wieder rein. Ich bin Al Bundy. Das wissen wir ja. Gerade hier bei Charlie. Ja, du gehst wo da. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Vom Radio, hey. Yeah. So, Nachtschwimmer, wir haben jetzt gleich die volle Stunde. Jetzt gibt es dann das Wetter, die Nachrichten und der Verkehr. Und dann geht's weiter. Ihr wisst ja, dranbleiben. Heute herrscht absolute Radiopflicht. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! Das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. Zunächst gibt es noch gebietsweise Regen. Morgen lockert die Bewölkung allmählich auf und es gibt noch vereinzelt Schauer. Die Temperaturen der Nacht liegen um den Gefrierpunkt. Am Tage steigen die Werte auf 3 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag und Montag zeitweise Regen und relativ mild. Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Mechthild Becker. Der Bundeskanzler fordert die deutsche Wirtschaft zum Umdenken auf. Helmut Kohl hat sich heute beim traditionellen Neujahrsempfang des Bundesverbandes Deutscher Wirtschaft, BDI, für einen erneuerten sozialen Konsens ausgesprochen. Das System der sozialen Sicherung müsse durch Umbau und nicht durch Abbau gefestigt werden. Dürfe aber nicht alles in Frage gestellt werden, was der Gesellschaft Stabilität und Halt gebe, betonte Helmut Kohl. Wenige Tage vor seinem Gespräch mit Spitzen von Wirtschaft und Gewerkschaften warnte der Kanzler davor, die Debatte über den Standort Deutschland jetzt mit dem Konjunkturaufschwung zu beenden. Die Diskussion müsse nun intensiv weitergeführt werden. SPD-Wirtschaftssprecher Uwe Jens forderte unterdessen am Nachmittag vom Bundeskanzler eine Zusage, dass die Wirtschaft mindestens 300.000 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen wird. Frank Rechtmann, Bonn. In Sarajevo haben die verfeindeten Serben und Moslems heute jeweils 49 Gefangene ausgetauscht. Das Rote Kreuz, das die Aktion an der Brücke der Brüderlichkeit und Einheit organisiert hatte, wertete dies als hoffnungsvolles Zeichen für eine Entspannung in der bosnischen Hauptstadt. Insgesamt wurden je 50 Gefangene freigelassen, doch auf jeder Seite entschied sich einer zum Bleiben. Die russischen Truppen haben ihre Stellungen in Grosny ausgebaut. Das meldet die Nachrichtenagentur Interfax. Einen Tag nach Einnahme des Präsidentenpalastes versuchen die russischen Einheiten, die Nachschubwege ihrer Gegner zu blockieren. In Grosny sei der Widerstand heftig und fanatisch. In den Bergen bereiten sich unterdessen tschetschenische Kämpfer auf einen Partisanenkrieg vor. UNO-Generalsekretär Boutros Ghali hat seinen viertägigen Deutschlandbesuch beendet. Bei einem Gespräch mit Bundespräsident Herzog betonte Ghali, dass es allein Sache der Bundesregierung sei, ob sich Deutschland an friedensbewahrenden UNO-Einsätzen beteiligt. Es gäbe auch andere Möglichkeiten des Engagements, wie den Umweltschutz oder die Menschenrechte, erklärte der UNO-Generalsekretär. Ein Flugzeugabsturz in Paris forderte 10 Todesopfer. Ein Kleinflugzeug vom Typ Mystère Falcon 20 musste kurz nach dem Start wegen eines Feuers im Triebwerk zum Flughafen Le Bourget zurückkehren. Bei der Notlandung stürzte die Maschine ab. Die 7 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Es wird vermutet, dass Vögel in das Triebwerk geraten sind und einen Brand im Motor ausgelöst haben. Japans Ministerpräsident Murayama hat heute Versäumnisse der Behörden nach dem schweren Erdbeben eingeräumt. Die Regierung werde Wege suchen, um das Land künftig besser auf derartige Naturkatastrophen vorzubereiten, sagte Murayama vor dem Parlament. 4 Tage nach dem verheerenden Beben wächst die Befürchtung, dass die Zahl der Opfer auf über 5.000 steigen könnte. Der Sport von heute. Nach Boris Becker ist auch Michael Stich bei den Australian Open in Melbourne ausgeschieden. Der Elmshorner unterlag dem Tschechen Karel Novacek überraschend mit 5:7, 2:6 und 4:6. Dagegen zog Anke Huber ohne Probleme ins Achtelfinale ein. Sie bezwang in nur 49 Minuten die Indonesierin Yayuk Basuki mit 6:0 und 6:1. Die alpine Weltcup-Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo endete heute mit einem Überraschungssieg für Michaela Gerg-Leitner. Die 29-Jährige aus Lenggries feierte damit ihren ersten Saisonsieg und verwies die Amerikanerin Street auf Platz 2. Dritte wurde Katja Seitzinger, die damit zudem die Führung im Gesamtweltcup übernommen hat. Die Ergebnisse der Eishockey-Bundesliga. Die Berliner Preußen unterlagen dem Krefelder e.V. mit 5:7. Der e.V. Landshut besiegte die Ratinger Löwen mit 9:3. Die Frankfurter Löwen spielten 1:1 unentschieden gegen Star Balz Rosenheim. Die Ratinger Löwen unterlagen dem e.V. Landshut mit 3:9. Der IC Hannover verlor gegen EHC Nürnberg 3:5. Die Schwenninger White Wings triumphierten über die Augsburger Panther 5:2. Und die Kölner Haie unterlagen dem EHC Eisbären Berlin 2:6. Der SC Magdeburg bezwang heute Abend in der Handball-Bundesliga Schlusslicht BG Leutershausen mit 23:15. Den Elbestädtern genügte eine durchschnittliche Leistung, um den doppelten Punktgewinn zu sichern. Der Abstiegskandidat konnte den Gastgeber vor 2300 Zuschauern in der Hermann-Giesler-Halle nur in den ersten 20 Minuten Paroli bieten. Radio Regenbogen, die Zeit 23:04. Und hier noch der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Radio für Nachtschwärmer. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000. Und hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. Badadadam, bum bum. Oh, Papa, no, Papa, no, once chicken ears like a lingo show. But I ever gonna see my old Papa, no, ever gonna see his old Papa and smoke. Oh, Papa, no. And I know once chicken ears like a lingo show. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke. Das ist die Nachfolgerin von Cut Night Show. Die doofe Witze-Ecke. So, so. Okay, Nachschwimmer aus aktuellem Anlass. Drei Krankenschwestern, erzählen Sie sich, wie Sie den neuen Assistenzarzt drangekriegt haben. Das ist nämlich so Mode, wenn einer frisch anfängt, dann wird er irgendwie reingelegt. Die erste berichtet und sagt, ich habe ihm Watte in sein Stethoskop gesteckt. Die zweite meint, ich habe in seiner Schublade eine Packung Präservative gefunden und überall mit einer Nadel kleine Löcher hineingestoßen. Na schon mal, darauf ist die dritte in Ohnmacht gefallen. Ich frag mich, wieso? Das ist ja wieder unmöglich. Ha ha ha! Ja, du hast auch nicht kapiert, ne? Come on, come on, make a move, make a move. Jetzt gib Ruhe da. Das ist eine Lache, ha? Gesetze außer Kraft gesetzt. Also, einschalten. Und zwar... Radio Regenbogen. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Yeah. ihn. Zu spät. Liebe Mami, sei nicht böse und merk dir zum Schluss, dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. Dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. So, das war jetzt für alle Nachtschwärmer und für den Mitarbeiter, unser Thomas Glissner. Ohne den Song kann er nämlich nicht einschlafen. Nachtschwärmer Spezial bei Radio Regenbogen, 23.15 Uhr. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Hello, this is Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy boom diggy bong. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy boom diggy bong. Easy. Bong diggy bong. Ya no. in Power Play. Keiner macht dich mehr an. Hallo! Hallo. Zu lang, hoffentlich nicht zu lang, hey. Jetzt kommen wieder die Termine von Lin Charlie. Das ist der Charlie. Und zwar morgen am 21. Sehr kommt heran. Mit vier Anlagen sind wir unterwegs. Zum einen in Appenweier in der Schwarzwaldhalle. In Elzach-Brechtal, das ist im Schwarzwald vom Kinzigtal aus zu erreichen, ob über, oder über Waldkirch. Und in La Reichenbach in der Gerolds-Ecker-Halle. Und im Elsass in Seebach. Einlass jeweils 20 Uhr. Dann am Freitag darauf, heute in einer Woche, Oberndorf-Neckar. Im Festzelt beim Narrentreffen. Festzelt steht in der Oberstadt im Wörthplatz. Samstag, 28. Donaueschingen, Donauhalle B. Tübingen, Mensa, Morgenstelle, Mega Giga Disco Night und Seebach. Und Achtung ins Württembergische. Rottweil am 4. Februar. Ein anderer hätte längst schlapp gemacht, doch er ist fit wie ganz. Außerdem am 4. Friesenheim, Sternberghalle, Wiel, Festhalle, Söllingen bei Rastatt, Rheingoldhalle. Das wird der absolute Disco-Stress nach Drammer. Dann in eigener Sache, wir suchen Leute zum Aufbauen, die da bei der Crew dabei sind, Auf- und Abbauer, aber es macht riesen Spaß. Dabei sein ist alles natürlich, ist das nicht ganz umsonst. Wer Interesse hat, muss motorisiert sein, ruft unter folgender Nummer an, jetzt noch 07-242-5659 und halt öfters probieren. Nochmal 07-242-5659. Kurz nach halb kommt unser nächstes Gewinnspiel. Das lutscht ja heute wieder. Jetzt kann mich nichts mehr von der Party abhalten. There is no long countdown. There is no backup. Now or never, here it comes. Natürlich können Sie Fasching wieder auf diese Weise feiern. Schnaps, das war sein letztes Wort. Oder Sie kommen zu uns. Die Radio Regenbogen Faschingsfete 95. Präsentiert von Peterstaler Rippoldsauer Mineralquellen. Party total mit internationalen Topstars, unter anderem Inner Circle, DJ Bobo, 24/7, The Weather Girls, Masterboy Corona und Worlds Apart. Die Fete 95, Samstag, 25. Februar, Europahalle Karlsruhe. Und euer Charlie ist natürlich auch dabei. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump

Just the present up on the way. Hallo, ja, ja. Eine echte Nachtschwärmer-Sendung. El, du fällst. Ich bin schon eingeschlafen. Ja, schlaf du ruhig ein. Du fliegst gleich raus hier, El Bundy. Charlie, komm, jetzt reicht's. Mach Platz. Nein! Achtung, Nachtschwärmer! Hier ist El Bundy! Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Aber nur über meine Leiche. Fragt euren Arzt zum Apotheker. Hey Leute, macht die Leitung frei. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Powerplay. Mach doch einfach mit. Attacke! Macht mit und gewinnt. Ja! Das wird ganz spannend jetzt. Hier ist unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Wer 5 weiß, ruft an. 0138 8000. Hallo Leute, hier spricht Willy Butz. Herzlich willkommen auf meiner ersten CD. Stellt am besten gleich Bier und Salzstangen bereit, damit ihr in den nächsten Minuten nicht aufstehen müsst. Bei riesigen Nebenwirkungen esst bitte die Packungsbeilage oder tragt euren Arzt zum Apotheker. Viel Spaß! Oh, 22:41 Uhr, hier ist Radio Regenbogen, hier ist euer Charlie. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. Und zu gewinnen gibt es eine super starke CD. Die glühen. Ach, ich gehe mal kurz rein. Ah, hallo, hallo. Hallo? Wer spricht denn da? Dankeschön. Hier ist unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. 0138 8000. Diggy bong, diggy bong. Bong, diggy, diggy, diggy bong, diggy bong. Was meint ihr? Das müsste doch reichen. Da müsste man fünf Interpreten rausfinden. 23.51 Uhr wird's live. One, two, one, two, three, and. Jetzt habe ich in der Leitung den Stefan aus Ludwigshafen, er ist 19. Hallo Stefan. Hallo, kann ich zuerst noch grüßen? Nein, erst die Antworten, dann kannst du noch grüßen. Okay, dann okay. Erst also, Prinz Idol Show. Prinz Idol Show, richtig. Max? Max. Intermission. Ja. Intermission, ja. Jam & Spoon. Richtig. Tour Unlimited. Ja. Und K2. Hey, richtig. Ja, jetzt möchte ich grüßen die HBFI, Wirtschaft. Und dann noch den Matthias und den Manuel und den Knoll. Und die sind alle bei dir? Habt ihr eine kleine Party? Ja. So ähnlich. Da hat irgendjemand Volksmusik aufgedreht hier. Ah, okay. Alle anderen legen bitte auf. Super. Und jetzt aber. This is the big one. Let's go with this week's chart topper. Here it is. It's number one. The number one of Germany. Und ja, wisst ihr noch, Schwimmer, vor 5 oder 6 Wochen hatte ich mein altes Mischpult dagegen verwettet, dass das hier von Margot die neue Nummer 1 bald sein wird. Ja, ja, Margot, dankeschön. Das schärfste Programm gibt's bei uns. Ah! Entschuldigung, wer kann sich noch an das Original erinnern, ha? Koto, Düse und Sauserschritt. Von der Familie Humpe damals geschrieben. Jetzt kommen gleich die Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann geht's wieder weiter. Und ich düse jetzt zum Wetter. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. Zunächst gibt es noch gebietsweise Regen. Morgen lockert die Bewölkung allmählich auf und es gibt nur noch vereinzelt Schauer. Die Temperaturen der Nacht liegen um den Gefrierpunkt. Am Tage steigen die Werte auf 3 bis 7 Grad an. Die weiteren Aussichten? Am Sonntag und Montag zeitweise Regen und relativ mild. Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 0 Uhr mit Mechthild Becker. Greenpeace kritisiert Deutschland als latente Atommacht. Die Bundesrepublik verfüge über mindestens 2,5 Tonnen des radioaktiven Materials. Das sei eine der größten Mengen der Welt, hieß es in einem in Washington vorgelegten Bericht der Umweltschutzorganisation. Das Plutonium würde als politisches Druckmittel eingesetzt und gefährde so den Atomwaffensperrvertrag. Was heute ein ziviler Plutoniumvorrat sei, könne morgen schon ein Arsenal von Atomwaffen sein. Greenpeace forderte die sofortige Einstellung der Plutoniumproduktion in Deutschland. Der Bundeskanzler fordert die deutsche Wirtschaft zum Umdenken auf. Helmut Kohl hat sich gestern beim traditionellen Neujahrsempfang des Bundesverbandes Deutscher Wirtschaft, BDI, für einen erneuten sozialen Konsens ausgesprochen. Das System der sozialen Sicherung müsse durch Umbau und nicht durch Abbau gefestigt werden. Ab sofort bietet die Deutsche Telekom eine genaue Auflistung der geführten Telefongespräche an. Gegen eine einmalige Gebühr von 19 Mark werden den 40 Millionen Kunden eine detaillierte Standardrechnung zugeschickt, teilte die Telekom gestern in Bonn mit. In dieser Standardrechnung seien alle Fern- und Auslandsgespräche genau aufgelistet. Ortsgespräche würden zusammen mit den inländischen Beratungsdiensten wie der Telefonseelsorge als Summe ausgewiesen. Dem Angebot habe Postminister Wolfgang Bötsch und der Aufsichtsrat zugestimmt. Der Vorsitzende der IG Bergbau hält alle 100.000 Arbeitsplätze im deutschen Bergbau für akut gefährdet. In einem vorab veröffentlichten Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung kündigte Hans Berger Kampfmaßnahmen für den Fall an, dass die Bergleute in den Existenzkampf getrieben würden. Die Protestwelle der Bergleute werde schneller über Bonn hereinbrechen, als sich das manche dort vorstellten. Der ganze Bergbau stehe vor dem Ruin. Ruhrkohle und Saarberg brauchten schnellstens die volle Kokskohlenhilfe, sonst müssten sie Konkurs anmelden. Die russischen Truppen haben ihre Stellungen in Grosny ausgebaut. Einen Tag nach Einnahme des Präsidentenpalastes versuchen die russischen Einheiten, die Nachschubwege ihrer Gegner zu blockieren. In Grosny sei der Widerstand heftig und fanatisch, hieß es. In den Bergen bereiten sich die tschetschenischen Kämpfer unterdessen auf einen Partisanenkrieg vor. In Sarajevo haben die verfeindeten Serben und Moslems jeweils 49 Gefangene ausgetauscht. Das Rote Kreuz, das die Aktion an der Brücke der Brüderlichkeit organisiert hatte, wertete dies als ein hoffnungsvolles Zeichen für eine Entspannung in der bosnischen Hauptstadt. Insgesamt wurden je 50 Gefangene ausgetauscht, doch auf jeder Seite entschloss sich einer zum Bleiben. Nach Angaben des Roten Kreuzes halten beide Seiten rund 1500 gegnerische Soldaten fest. Papst Johannes Paul II. Beendet heute seine 11-tägige Reise durch Asien und Australien. Auf seiner letzten Etappe in Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, wird zum Abschluss seines Besuches die Seligsprechung eines aus Indien stammenden Missionars zelebriert. Dazu werden über 300.000 Menschen erwartet. Radio Regenbogen, die Zeit, 0 Uhr und genau 3 Minuten. Hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice und wir haben zurzeit keine Meldungen, wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio von hier, Radio von hier, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Er ist einfach unbeschreiblich. Hey, gut auf. Hör zu und mach dich frei. Seid ihr auch okay nach Jonah? Ja, das hoffe ich. So, in dieser ersten halben Stunde, jetzt kurz nach Mitternacht, werden wir einige Karten verlosen. Und Edel, du hältst dich jetzt mal zurück. Du hast hier jetzt Sendepause. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Wart's ab, mit der rechne ich noch ab. Das ist er also, der ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht. Full Power. Attention. Tell me why. Schnallt euch an. Tja, ihr Blondinen, ich habe euch nicht vergessen. Hey, warum essen Blondinen keine Bananen? Sie finden den Reißverschluss nicht. Wie dumm. Ich habe eine gesehen, die sucht jetzt noch den Reißverschluss. Hier ist Radio Ringbogen. Und hier läuft K2. Darf ich noch einen bringen? Na schon mal, das ist nur ein Witz. Ja, das ist nur Spaß. Was hat eine dunkel gefärbte Blondine? Antwort: künstliche Intelligenz. Hier ist Welle Wahnsinn, hier ist Welle Wahnsinn. Das singt sogar das Frühstückseil, dann tut sich das Büro. Und hier ist euer Charlie. Check this out. Gewünscht von vielen ersehen, hier sind wir wieder. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Das ist eine super Stimmung. Wir grüßen Sie mit einem dreifach donnernden. Und ich grüße auch ins zweite Radioland. Überall sind die Narren stehen auf. Überall geht's los. Überall geht's rund. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und Charlie ist voll dabei. Piep, piep, piep, piep. Raus, damit in dieser schönen Stadt das Land. Und nimmt so schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmt so schöne blaue Arme, du. Und nimmt so schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmt so schöne blaue Arme, du. Piep, piep, wer wird den Monat? Oh, baby, oh, blue. Und nimmt so schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmt so schöne blaue Arme, du. Und nimmt so schöne blaue Arme, du, du, du. Nimmt so schöne blaue Arme, du. Ja und dann steht ich vor ihr mit Rosch im Hals und Schwammerl in den Knie. Ja und dann, ja und dann, oh nein, es steht vor uns. Ja und dann steht ich vor ihr mit Rosch im Hals und Schwammerl in den Knie. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. Pausenlos starkes Radio. Was ich da. Das ist pausenlos starkes Radio. Von der besten Musik will ich noch mehr. Für mich ist das vorbei. Mit der Gebührenschneiderei. Radio privat. Ich bin dabei. Pausenlos starkes Radio, was ich da höre. Radio, Radio, Radio. Radio, Radio, Radio. Pausenlos starkes Radio, was ich da höre. Wir bringen den Stein ins Rollen. Auch nochmal Fasching Spezial. Ja. Das ist eine super Stimmung. Wir grüßen Sie mit einem dreifach donnernden. Come on, y'all. Break it down. Hit it. Check this out. Jesus, Jesus, Jesus, Gott, es wird doch nichts passieren sein. Jesus, Jesus, Jesus, Gott, es wird doch nichts passieren. Stufe 1. Stufe 2. 3. 4. Voll normal. Ist doch voll normal. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Also Freunde, das hier ist eine Feier. andere Szene, andere Szene, Schnitt. Jetzt kommt die Werbung. Und zwar zack, zack. Right. Kapische. Jetzt nochmal Blue Books Banking Spezial. It's time to party again. House Floor Chapter 2 am 28. Januar in der Walzmühle Ludwigshafen. Auf zwei Dancefloors DJ Pierre, John Acquaviva, Armand van Hilden, Miss Yeti, Hazel B, Hans Nieswand, Daniel Klein und der Top-Live-Act Barbara Tucker mit ihrer House-Hymne Beautiful People und viele andere. Hausflur Chapter 2, 28. Januar 95, Walzmühle, Ludwigshafen, präsentiert von Leon Bach und Blue Box Banking. Tickets gibt es in allen CTS-Vorverkaufsstellen und in den Mannheimer und Heidelberger Zweigstellen der Badischen Beamtenbank. Natürlich mit der Ermäßigung für alle Blue Box Banking-Mitglieder. Außerdem, jeden Donnerstag präsentiert GDL Records und Blue Box Banking die Stars am Mischpult. Nächsten Donnerstag könnt ihr DJ Heiko, MSO, im Normal in Heidelberg live erleben. Im Februar warten donnerstags DJs, aber wirklich große Hammer, muss ich schon sagen, wie Laurent Garnier, Karl Cox, der war ja auf der Mede, Uwe Klein, Seabase auf euch. Der Blue Box Banking Club ist natürlich dabei und natürlich mit Ermäßigung für alle Clubmitglieder. Und jetzt für diese Party am 28. habe ich hier fünfmal eine Karte zu verlosen. Also, wir machen das so. Ich gehe rein ins Telefon. Die ersten fünf, die ich hier schnappe, die bekommen die Karten zugeschickt. Ist das okay? Anschließend haben wir noch die Verlosung, aber erst nach halb. 2x2 Eintrittskarten für das Heimspiel des MIRC. Das ist übrigens vorverlegt worden auf den Donnerstag, den 26. Hui. Licht aus, Spot an. Wow. Der Wahnsinn geht weiter. Lasst uns die Sau rauslassen. Ja. Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Ach ja. Music Radio Station.

This club is closed forever. Razzia! Razzia! Das ist der dritte Remix von Razzia. Aber das ist das Stichwort jetzt. Ich habe ja einen Pressebericht, Nachtschwimmer. Zwischen Neujahr und Dreikönig bei einer Polizeiaktion gegen die Modedroge Ecstasy konnte die Rastatter Kripo-Beamten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also zwischen Weihnachten, zwischen Neujahr und Dreikönig, 10 Personen vorläufig festnehmen. Sie stellten 135 Ecstasy-Tabletten, 44 LSD-Trips und sonstiges Rauschgift sicher. Gegen die jungen Leute, die eine 32-stündige Tanzveranstaltung mit Technomusik in einer Ötikheimer Diskothek, das ist bei Rastatt, besuchen wollen, wird Strafanzeige erlassen. Ihnen wird eine Haftstrafe und so weiter und so weiter. Was mich aber ganz arg dabei ist, DJ Hooligan war dabei. Und der ist abgeführt worden. Das ist mir ein echtes Vorbild. Hello everybody. Hello everybody. Hello everybody. Hello everybody. Come on everybody and let's rock to the party. They are all baby. No, no, no. Zum Beispiel, die Karten sind alle weg. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie lieblich. Jetzt kommt der nächste. Unser Gewinnspiel. Ja. Hey! Mach doch einfach mit. Attacke! Macht mit und gewinnt. Wir suchen 5 in der Briten. Geht immer noch weiter das Gewinnspiel Nachtschwärmer. Da ist doch tatsächlich das Band hängen geblieben. Das kann einem Dischke mal passieren, ha? You are Dischke. Ja, ja, danke, danke. Haben wir schon 5 in der Reden? Ne, machen wir noch dazu. Kein Problem. We'll be right back. nation. Love, groove, dancing, sex, that's party's combination. Burn, burn, burn to the point of no return. Burn, burn, burn to the point of no return. Move, move, on, come on people, get it done. Move, move, on, come on people, get it done. Nachtschimmer, das müsste jetzt rein. Jetzt will ich's wissen! Der Unglaublichste ist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie! Ist das die Möglichkeit? Oh. Wow, that's crazy! Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Radio Regenbogen. Live und exklusiv. Da krieg ich eine Gänsehaut und ein Fuß holen. Die Leitung, ich hab dran, die Nicole aus Hittesheim. Nicole, hallo. Hallo. Du erzählst uns jetzt hier fünf Interpreten? Ja. Das sind wir alle ganz Ohr. Also, Interactive. Ja. DJ Bobo. Genau. Scooter. Ja. Maruja. Masterboy. Dr. Alban und Mark O. Eine absolute Spezialistin. Ja, da steht. Nicole ist die Siegerin. Absolute Spitze. 2, 3, 4. Die Siegerin. Hey! Du bist schon ganz weg. Gott will mich in mein nächstes Monster. Alle anderen legt bitte auf. In der nächsten Stunde geht's weiter. Bleiben Sie in Ihren Zimmern. Da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstandsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau-Business. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Hallo, ihr Lollipops im beiden Radioland. Kurz vor 1 Uhr kommt jetzt gleich das Wetter, die Nachrichten und der Verkehr und dann geht's weiter. Wir verlosen noch Karten für den MERC, dann haben wir noch Bluebox-Timer zu verlosen. Noch jede Menge und diesen Schuhverkäufer, den gebe ich auch und den Rest. Ich möchte euch wieder voll der Kamera und heute ist Freitag, ich möchte nach Hause. Hey, hey, hey, hey, jeder wartet mit dem Kopf. Wir sind gar nicht ganz normal. Also bleibt dran, Leute. Mach doch die Klappe zu. Und jetzt? Das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. Zunächst gibt es noch gebietsweise Regen. Morgen lockert die Bewölkung allmählich auf und es gibt nur noch vereinzelt Schauer. Die Temperaturen der Nacht liegen um den Gefrierpunkt. Am Tage steigen die Werte auf 3 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Sonntag und Montag zeitweise Regen und relativ mild. We'll be right back. 100,4 Nachrichten. Um 1 Uhr mit Michel Becker. Greenpeace kritisiert Deutschland als latente Atomwaffenexporteur.